بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغدنا وشوستن. Es gibt die Frage: Ist es erlaubt, dass die Frau, wenn sie heiratet, den Nachnamen ihres Mannes annehmen darf oder nicht? Also, wenn die Frau heiratet, darf sie den Nachnamen, den Familiennamen von ihrem Mann annehmen, ja oder nein? Alle Gelehrten sind sich einig, dass es nicht erlaubt ist, dass die Frau den Namen ihres Mannes nimmt oder ihren Familiennamen ändert und sich einen anderen Vater als ihren Vater zuschreibt. Denn Allah Azza wa Jal sagt: Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Nennt sie nach ihren Vätern, das ist gerechter vor Allah subhanahu wa ta'ala, in Surat al-Ahzab, Vers 5. Und alayhi salatu wassalam sagte, bei Imam Ahmad überliefert: Allah verflucht denjenigen, der sich zu einem anderen zugehörig erklärt als zu seinem Vater. Alle Gelehrten sind sich einig, dass es haram ist, verboten ist und eine Nachahmung der Kuffar und Verleugnung auch ebenfalls des Vaters, dass man sich einen anderen Vater zuschreibt, und sogar wenn man es bewusst macht, macht man Kufr, die es überliefert worden ist. Daher ist es nicht erlaubt, dass die Frau, wenn sie heiratet, dass sie ihren Namen ändert. Auch darf sie ihren Namen allgemein so nicht ändern. Wir reden von ihrem Familienname. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, weil das zu den großen Sünden gehört und darunter, weil Allah das verbietet und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah verflucht die, das heißt, sie kehren oder Allah schließt sie aus der Barmherzigkeit von sich aus. Und drittens ist auch noch eine Nachahmung der Kuffar. Und viertens, es ist eine Verleugnung vom eigenen Vater und der Zuschreibung zu einem anderen. Auch wenn du sagst, ich beabsichtige dies nicht, er ist doch meine Familie. Allah sagt: Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah. Nennt sie oder ruft sie nach ihrem Vater, ruft sie nach ihren Vätern, denn das ist gerechter vor Allah. Wallahu a'lam.